Der Tod von Drogenboss Pablo Escobar wird kaum Auswirkungen auf das Ausmaß des Kokainschmuggels aus Kolumbien haben. Nach ihren Informationen hat das Cali-Kartell Escobars Organisation inzwischen weit überflügelt und liefert etwa 85% des Kokains, das auf dem Weltmarkt angeboten wird. 15 Jahre lang war Pablo Escobar Chef des berüchtigten Medellin-Kartells. Er hatte mit dem Drogenhandel ein kriminelles Reich aufgebaut, das in Kolumbien große Macht hatte und weltweit operierte. Er war einer der meistgesuchten und einer der reichsten Männer der Welt. Sein Ende kam einen Tag nach seinem 44. Geburtstag in seiner Heimatstadt Medellin. Der Tod von Drogenboss Pablo Escobar wird kaum Auswirkungen auf das Ausmaß des Kokainschmuggels aus Kolumbien haben. Mit Escobars Tod ist der Drogenkrieg in Kolumbien nicht beendet. Längst ist das Cali-Kartell zur mächtigsten Organisation aufgestiegen. Es ist genauso gefährlich, arbeitet nur etwas leiser. Starben hunderte unschuldige Zivilisten, Polizisten, Soldaten und drei Präsidentschaftskandidaten. Nach seiner Flucht hatte die Regierung eine Spezialeinheit mit 2000 Mann aufgestellt. Außerdem hatte sie 10 Millionen Maus Belohnung ausgesetzt. Doch niemand verriet den Drogenboss. 3 Jahre Schützenfamilie, ihr Potz. Right now, I'm in trouble. I'm in trouble. I'm in trouble. Standing, you know, on your name, put some color down. Say your name.

Ice crystal. We'll be right back. Sharp is the guy that thinks he's fly and is also known as a buster. Sharp is the guy that thinks he's fly and is also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broken throne. No, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine and no. I don't wanna meet you nowhere, no. Don't want none of your time and no. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side. We'll be right back. Kim Jong Un Finnland. MDMA. MDMA. Parkinson und mächtigste Drogenboss der Welt, Joaquin Guzmán Loera, wurde am Sonntag in Mexiko verhaftet. Der Chef des Sinaloa-Kartells war schon einmal aus dem Gefängnis geflohen und dann jahrelang untergetaucht. Angeblich verriet ihn ein Anruf. Guzmán war vor allem unter seinem Spitznamen El Chapo bekannt, was ein ehemaliger Clan gehörte zu den Pionieren der Narcos, der Drogenschmuggler, denn in seiner Heimatregion Sinaloa wachsen besonders viel Klatschmund und Cannabis. Die Sinaloa-Gang schmuggelt fast die Hälfte des Kokains, das in den USA konsumiert wird. El Chapos Lieferkreis reicht sogar bis nach Europa und Asien. Neben Kokain handelt er aber auch mit Marihuana, Heroin und Amphetamin. Mexiko kontrolliert das Sinaloa-Kartell den Westen. Im Osten Mexikos herrscht das feindliche Zeta-Kartell. Der Rest des Landes wird von verschiedenen Dealergruppen beherrscht. 1994 wurde Guzmán in Guatemala geschnappt und in Mexiko inhaftiert. 7 Jahre später gelang ihm die Flucht in einen Wäschetransporter. Seit seiner Flucht wurde Guzmán zum Phantom. Bei seiner Verhaftung am Sonntagmorgen entdeckten die Fahnder ein Tunnelsystem unter Guzmáns Herberge, das unter anderem zu weiteren Besitztümern des Drogenbarons und in das Kanalsystem führte. Das Sinaloa-Kartell hat mittlerweile mehr als 70.000 Menschen ermordet und 26.000 verschleppt. In Chicago ist Guzmán sogar der Staatsfeind Nummer 1. Die USA fordern jetzt seine Auslieferung. Sie befürchten, dass ihn eine erneute Flucht gelingen würde, weil Mexiko immer noch ein großes Problem mit Korruption hat. Momentan ist der Drogenbaron im Hochsicherheitsgefängnis Altiplano untergebracht. Im gleichen Gefängnis sind sein Bruder Miguel Angel und weitere hochrangige Kartellschützen. Holding on, ready to fly, as you go, to the erzählt, wiederholt er, sich zu beruhigen. Immer wieder, bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Thank you. Yeah. ass kicked.